Ich wache morgens auf, dein Gesicht, mein Gedanken. Wie kann ich dir nur jemals dafür danken? Du bist der Grund, warum ich lebe. Morgens auf, warum ich abends schlafen gehe. Du bist meine Inspiration für den Rest meiner Tage. Ob ich dich liebe, was für eine Frage. Du bist so schön, in meinem Herzen bist du nicht. Du bist mein Herz und wunderschön ist dein Gesicht. Gibst mir Hoffnung, auch in schlechten Tagen. Ich möchte immer bei dir sein und immer mit dir leiden. Ich würde für dich alles ertragen und aufgeben. Denn nichts ist wichtiger als du in meinem Leben. Ich werd sicher auf Alk, Musik und Kippen. Denn was ist schöner als deine Lippen? Versuche ich dir zu sagen, wie sehr ich dich mag. Ich sehne mich nach deinen Blicken, deiner Stimme. Wenn ich sie höre, fühle ich mich wie im Himmel. Deine Stimme ist der schönste Gesang. Ich würde so viel geben, wie ich nur kann. Meine ganze Zeit aufmerksam. Denn ohne dich bin ich nur ein halber Mann. Das Wichtigste fehlt, denn das bist du. Abends, wenn ich schlafen gehe, gibst du mir keine Ruhe. Muss immer an dich denken, Tag und Nacht. Ich bin glücklich, denn wenn du lachst, dein Lächeln ist so warm wie der Sonnenschein. Würdest du es nicht tun, müsste der Mond weinen. Schöner als Engelstimme, einfach nur herrlich. Ich red nicht so rum, ich meine es ehrlich. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du hast mit deinem Lächeln mein Leben aufgehellt. Das kann mir doch nur den Arm rauben. So viel Schönheit habe ich noch nie gesehen. Damit kannst du mir jeden Schmerz nehmen. Und darum kann ich nicht wegsehen. Deine Stimme, wie sie durch den Raum schallt. Ich glaube, ich bin voll verknallt. Und dein Gesicht im Ganzen bringt meine Gedanken zum Tanzen. Ich kann sonst nie was schreiben. Ich danke dir schon. Ein Kuss von dir wäre der größte Lohn. Mina, egal was passiert, auch wenn wir nicht zusammenkommen, es ist egal. Denk daran, dass ich dich immer lieben werde. Immer. Dein Stay.